Es gibt ein neues Album von Rammstein. Und es wird gleich niedergemacht. Erstmal in der Taz. Lindemann renkt den Kiefer aus, heißt es da. Männlichkeitskult aus Ost-Berlin, Rammstein mit neuem Album Zeit und Songs, deren Strukturen klingen wie an der Baumarktsäge zugeschnitten. Ich kann das so nicht feststellen. Ich habe mir einige Songs angehört und Rammstein-Fans kommen auf ihre Kosten. Das ist ein Paket, da steht Rammstein drauf und da ist Rammstein drin. Das Keyboard-Motiv, so meldet die Taz weiter, meldet erhöhte Alarmbereitschaft. Devot mörsern Metallgitarren los. Es dauert keine 30 Sekunden. Schon wird bei Armee der Tristen Auftaktsong des neuen Rammsteins-Albums Zeit im Gleichschritt marschiert. Es bleibt unklar, wer die Mobilmachung anordnet. Gesucht werden Hoffnungslose, die sich einreihen wollen, um zusammen traurig zu sein. Die neue deutsche Härte von Rammstein inszeniert Gefühle als militärische Rangabzeichen. Komm mit, heißt es richtungslos im Refrain, der ohne gerolltes R auskommt. Der inzwischen auch unter die Autoren gegangene Sänger Till Lindemann erfüllt ansonsten seinen Lautmalerjob, ohne je die sabbernde Drastik eines Charlie Chaplin in Der große Diktator zu erreichen, renkt Lindemann seinen Kiefer aus und dehnt das R in die endlose Weite bis hinein zum Rachenzäpfchen. So böse urteilt die Taz also über das neue Rammstein-Album. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und so weit. Auch im Spiegel wird das Album zerrissen. Endstation Klamauk, urteilt Andreas Bocholte in seinem Artikel Popkritik. Vom Zeitgeist ausgebremst, heißt es da. Die Schockrocker von Rammstein taugen auf ihrem neuen Album Zeit nicht mehr als Buhmänner, sondern machen Altherrenwitze über Brüste. Schauerlich! Bleib stehen! Schon der März vorab veröffentlichte Titelsong des achten Rammstein-Albums Zeit ließ Schlimmes erahnen. Zwar fuhr die Rockband im Videoclip noch einmal jene Bildgewalt auf, für die sie berühmt geworden ist, ließ Soldaten durch Wälder streifen, den Tod persönlich auftreten und inszenierte sich selbst als Geburtshelfer-Team ganz in Weiß im Sandsturm verrinnender Zeit. Doch schon dem Song selbst, einer protzig-elegischen Powerballade, fehlt es an Lebendigkeit. Zeit, bitte bleib stehen, das soll immer so weitergehen, fleht Sänger Till Lindemann. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Schon länger wurde gemutmaßt, dass Rammstein 1994 in Berlin gegründet mit Zeit vielleicht ihr letztes Album veröffentlichen würden. Nachdem man es in Gänze gehört hat, ist diese Vorstellung nicht sehr schockierend. Die Zeit dieser großen, auch international erfolgreichen deutschen Band scheint vorbei zu sein. Was bleibt, sind ein paar zackige Gitarrenriffs, ein paar lustig in den Mix gestreute Synthesizer-Sounds und Höhö-Texte über Kondome, Botox und große Brüste. Die Buhmänner von einst, gefürchtet und bewundert für ihre martialischen Auftritte und ihre auf dem rollenden R Echos teutonischer Großmannssucht, schrumpfen mit ihren neuen Liedern auf Altherrenwitz-Format. Ganz anders ist die Kritik in der Kulturbühne des Bayerischen Rundfunks. Da schreibt Ferdinand Mayen, Rammstein rechnen unzweideutig mit bürgerlicher Gesellschaft ab. Das neue Rammstein-Album Zeit ist ziemlich skandalfrei. Dafür so eindeutig wie nie, die Band dekonstruiert deutsche Tugenden und stellt sich gegen toxische Männlichkeit und Sexismus. Dann gibt es ein Lied über den schwarzen Mann, aber es wird nicht verraten, wer der schwarze Mann ist. Rassismuskritik ist die naheliegende Interpretation, aber es könnte genauso gut die Angst vor Stadtmenschen gemeint sein oder vor Landmenschen. Vielleicht sogar vor Virologen oder FDP-Politikern. Im Grunde ist es auch egal. Wenn genug Angst im Spiel ist, wird der Spießer zum Monstrum und greift im schlimmsten Falle zur Waffe. Fans dürfen sich auf dem neuen Album Zeit wieder über düstere Musik, Spielereien mit Militarismus und die Dekonstruktion deutscher Tugenden freuen. Schließlich haben Rammstein schon immer über die Schattenseiten der Gesellschaft gesungen. Das einprägsame Beispiel, der größte Rammstein-Hit Du hast, der davon erzählt, wie heuchlerisch das Versprechen ist, dass der Tod uns scheidet, sein kann. In den neuen 11 Songs besinnen sich Rammstein anders als im Vorgängeralbum, aber wieder stärker auf ihre politische Haltung. Und die Kritik am bürgerlichen Lebensstil wird so stringent und so eindeutig wie selten durchgezogen. Ich selber habe bis jetzt 5 Lieder dieses Albums gehört und ich wiederhole einfach, Rammstein ist wie, sagen wir mal, die Tarantino-Filme oder wie Mad Max-Filme. Man mag sie oder man mag sie nicht. Alles, was dann darin geschieht, wenn man sich einmal darauf einlässt, sollte man versuchen, auf irgendeine Art zu genießen. Für alle Hardcore-Fans ein Muss. Das neue Rammstein-Album Zeit. Typischer Rammstein-Song, hier kann jeder rein interpretieren, was er will. Ironie, versteckte Kritik am System, Kritik am Militär und was auch immer. Jo! Hören wir noch in ein Lied rein, das heißt Dicke Titten von Rammstein von ihrem neuen Album Zeit. Anspruchsvoll. Deutsche Öffentlichkeit zur Ukraine-Krise. Mit Heuchelei und Absurditäten gegen einen irrationalen Krieg. Ein Kommentar von Henning Wenske. Erschienen in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, zweites Quartal 2022. Nach der erbärmlichen Flucht der NATO-Krieger vor den Taliban wandten sich die Haus- und Hofpapageien der Mainstream-Medien sofort dem nächsten Feind und der dazu passenden toxischen Propaganda zu. Dramatische Appelle, pathetische Beschwörungen, apokalyptische Endzeitatmosphäre besetzen nun alle Kanäle. Angst steigert die Einschaltquoten. Gruselige Grabredner beklagen mit ersterbender Stimme kommendes Unheil. Tief betroffen werden Nachricht und Meinung für die Stimmungsmache vermischt. Und es wird ausschließlich eine Seite gesehen. Gründe und Möglichkeiten, sich objektiv zu äußern, finden kaum Berücksichtigung. Russia ante portas! Und Heuchelei präsentiert sich als seriöse Friedfertigkeit. Bedauerlicherweise handelte Putin genauso, wie es kalte Krieger erwartet haben, komplett irrational. Hätte er nach erfolgtem Großmanöver seine Soldaten in die Kasernen zurückbeordert, wahrscheinlich hätte er mit diesem vernünftigen Schritt einen Riesenerfolg eingefahren. Was für ein kluger Politiker, hätte man weltweit sagen können. Die Ostsee-Pipeline ginge endlich in Betrieb, Europa fühlte sich nicht genötigt, dreckiges Fracking-Gas aus den USA zu überteuerten Preisen zu kaufen. Die Treibstoffpreise schössen nicht in die Höhe, niemand fände so einfach einen Vorwand, zu den Waffen zu rufen. Als unnötig würde erkannt, Putins Freund Schröder in eine Reihe mit dem Gröfatz zu stellen, indem man ihm die Ehrenbürgerwürde aberkennt. Als absurd erschiene, russische Künstler zu idiotischen Treueschwüren zu zwingen. Und selbstverständlich hätten charakterlose Funktionäre auch keinen Grund gehabt, Sportler von den Paralympics auszuschließen, nur weil es russische Krüppel sind. Doch leider war der russische Präsident so grenzenlos dumm, wie es nur Politiker sein können. Er fühlte sich zum Bruch des Völkerrechts berechtigt, zu Bombardierungen und Artilleriefeuer. Er brachte Menschen den Tod, andere trieb er in tiefe Trauer. Und er produzierte allergrößte Besorgnis, dass es zu einem neuen Weltkrieg kommen könnte. Und nun? Der deutsche Kanzler spricht von einer Zeitenwende und meint in Wirklichkeit sein Aufrüstungsprogramm. Es wird Unsummen kosten, Geld, das wir sehr viel dringender für den Klimaschutz und die Bekämpfung des Hungers brauchen könnten. Bild TV hetzt, ihr Star-Moderator Paul Ronsheimer sogar noch aus dem sicheren Fernsehstudio mit Stahlhelm und kugelsicherer Weste gegen den Erzfeind, was das Zeug hält. Kriegsreporter verkünden nicht etwa aus Lviv, sondern schon wieder aus Lemberg im Eifer des Gefechts spektakuläre Breaking News. Ohne Rücksicht auf Formulierungen wurde etwa die skurrile Meldung verbreitet, Granaten hätten vermutlich ein Blindenheim lahmgelegt. Und am widerlichsten, unangenehm knarrende Befehlsorgane deutscher NATO-Generäle AD drohen mit Draufhauen an der Ostfront. Die öffentliche Ankündigung der Rache für Stalingrad würde einen da kaum mehr überraschen. Genauso wenig eine Teilnahme deutscher Ehrengäste aus der hohen Politik an der Einweihung eines Denkmals für den ukrainischen Nationalhelden Stepan Bandera, den Faschisten und vielfachen Judenmörder. Alte Kameraden lässt man nicht im Stich. wie man es dreht und wendet. Auch für diesen Krieg sind nirgends stichhaltige Gründe zu erkennen. Deshalb wäre es sinnvoll, endlich einmal ernsthaft Wege aus der Konfrontation zu suchen. Ich denke, ein erster Schritt könnte der Eintritt Russlands in die Europäische Union sein. Da gehört es nämlich hin. Henning Wenske. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 233. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg, 5. Teil. In der letzten Folge dieser Sendereihe hatten wir versucht, Herkunft und Entwicklung des Anarchismus, besonders in Beziehung auf den Feminismus, zu schildern. Heute werden wir das Thema vertiefen. Anarchie bedeutet also keineswegs Chaos, Unordnung oder Disziplinlosigkeit. Es handelt sich lediglich um eine andere Form der Ordnung. Zu der Definition von Ordnung oder Chaos sagt Clara Thalmann, Anarchistin und ehemalige Kämpferin im Spanischen Bürgerkrieg, Folgendes. Es wird immer gesagt, Anarchie, das ist das Chaos. Nach der bürgerlichen Auffassung ist Anarchie Chaos. Und ich sage, heute leben wir im Chaos. Diese reiche Welt, wo nur der Profit regiert und auf der anderen Seite werden Menschen verhungern gelassen. Die Anarchisten wollen eine Welt, wo der Mensch nicht mehr vom Menschen ausgenutzt wird. Eine total freie Gesellschaft, die von unten und von allen Menschen aufgebaut wird. Und da ist viel mehr Ordnung im besten Sinne, mehr Menschlichkeit. Darüber, wie der Übergang von der bestehenden zu einer freien Gesellschaft gestaltet werden soll, besteht keine einheitliche Meinung. Die wohl bekanntesten Anarchisten und Anarchistinnen der Geschichte, die russischen Sozialrevolutionäre in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, suchten eine Lösung in individuellen Terrorakten gegen bekannte Personen des zaristischen Regimes. Dadurch sollten die Massen aus ihrer Lethargie gerissen werden. Sie sollten sehen, dass das System nicht unverwundbar ist und so Vertrauen in ihre eigene Macht bekommen. Die russischen Anarchisten waren Voluntaristen, das heißt, sie waren überzeugt, dass es nicht bestimmter gesellschaftlicher Situationen, sondern nur des Willens einer revolutionären Gruppe bedarf, um eine Revolution zu entfachen. Dass Gewalt hilft, die derzeitige Staatsform zu überwinden, ist aber nur die Ansicht eines Teils der Anarchisten. Mehrere Strömungen des Anarchismus sind vielmehr gegen jegliche Gewalt und befürworten eine gewaltfreie Transformation des Gesellschaftssystems. Einige sind sogar nicht einmal der Meinung, es bedürfe einer Revolution, sondern sehen die neue Gesellschaft durch schrittweise Reformen entstehen. Diese Ansicht steht im Einklang mit dem anarchistischen Postulat der Einheit von Mitteln und Zielen. Eine friedliche Gesellschaft kann nicht durch eine gewaltsame Umwälzung erreicht werden, sondern zum Beispiel durch den Aufbau von Netzwerken, die den Staat gewaltlos transformieren. Anarchisten sind Internationalisten. Sie fordern nicht nur die gleiche Freiheit für alle Menschen, sondern sehen auch keine Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung von Staatsgrenzen und den Gedanken der Nation. Da die staatliche Bürokratie in einer anarchistischen Gesellschaft nicht mehr existiert, muss sie auch nicht auf eine feste Gruppe von Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen bezogen werden. Zum Abschluss der Darstellung der anarchistischen Theorien möchte ich noch auf die Position zum Feminismus eingehen. Als Väter des Anarchismus werden Pierre-Joseph Proudhon, der lebte von 1809 bis 1865, und Michael Bakunin, der lebte von 1814 bis 1876, bezeichnet, die in der Frauenfrage entgegengesetzte Meinungen haben. Nach Proudhon sind Frauen körperlich, intellektuell und moralisch minderwertig im Vergleich zu den Männern. Aus ihrer biologischen Konstitution ergebe sich ihre Hauptaufgabe, die Mutterschaft. Im Gegensatz dazu trat Bakunin für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein, indem er gleiche Rechte und Pflichten für Frauen und Männer forderte. Antje Schrupp kritisiert, wie wenig Konsequenzen bisher aus dem Antifeminismus Proudhons gezogen wurden. Die völlig gegensätzliche Haltung zum Beispiel von Proudhon und Bakunin zu Frauen ist noch kein Anlass, darüber nachzudenken, ob dieser Befund nicht zu einer Modifizierung der bisher üblichen Annahme einer gemeinsamen Traditionslinie der beiden politischen Denker führen müsste. So, als ob manche Leute eben zufällig Feministen und andere zufällig Antifeministen seien, ohne dass sich das auf ihr übriges politisches Denken im geringsten auswirken würde. So ist die Meinung, dass eine Theorie nicht als libertär bezeichnet werden kann, wenn sie einen bestimmten Teil der Gesellschaft, in Proudhons Fall die Frauen, von der Freiheit ausschließen möchte. Nach Bakunin ist es Anspruch des Anarchismus, die postulierte Freiheit auf alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Nation, Klasse oder Überzeugungen zu beziehen. Die Konsequenz daraus formuliert Emma Goldman. Es ist sicher, dass es keine wahre Emanzipation geben kann, während die Vorherrschaft eines Individuums über ein anderes oder die einer Klasse über eine andere weiter besteht. Und viel weniger Realität wird die Emanzipation der menschlichen Rasse haben, während ein Geschlecht das andere unterdrückt. Zur Praxis des Anarchismus. Während in den anderen europäischen Ländern die im 19. Jahrhundert entstehende Arbeiterbewegung überwiegend marxistisch war, ging die spanische einen Sonderweg. Hier dominierte seit Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts der Anarchismus. Der erste Kontakt der spanischen Arbeiterbewegung mit dem Anarchismus kann sehr genau angegeben werden. Im November 1868 reiste der italienische Anarchist Giuseppe Fanelli durch Spanien, um die Theorie Bakunins zu verbreiten. Seine Vorträge wurden mit Begeisterung aufgenommen, da die Hoffnungen sowohl der Landarbeiter und Landarbeiterinnen als auch der städtischen Arbeiter durch die Entwicklung der sogenannten glorreichen Revolution, in der im September 1868 Königin Isabella II. Gestürzt wurde, enttäuscht worden waren. Die einfache Bevölkerung sah, dass sie weder die gleichen Interessen wie das Kleinbürgertum hatte, noch einen Vorteil eines Regierungswechsels, da auch die liberale Regierung einen repressiven Charakter annahm. Aus dieser Erfahrung resultierte auch das Misstrauen der spanischen Arbeiterbewegung gegenüber Wahlen. Es entwickelten sich rasch zwei Strömungen des Anarchismus. Im ländlichen Süden der wilde Anarchismus, der verarmten Tagelöhner, deren Hass auf die Großgrundbesitzer sich immer wieder in kurzlebigen, blutigen Aufständen entladen hatte und die nun eine ideologische Basis und eine feste organisatorische Struktur erhielten. Im industrialisierten Norden, vor allem in Katalonien, entstand eine Vorstufe des Anarcho-Syndikalismus, der im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts institutionalisiert wurde. 1907 wurde in Barcelona die Federación Barcelona de Solidaridad Obrera, Föderation der Arbeitersolidarität Barcelona, gegründet, 1908 die Federación Catalana de Solidaridad Obrera, katalanische Föderation der Arbeitersolidarität, und im Oktober 1910 schließlich wurde die landesweite Gewerkschaft Confederación Nacional del Trabajo, CNT, Nationaler Arbeitsbund, ins Leben gerufen. Martha A. Ecclesburg in ihrem Buch Free Women sagt dazu Folgendes: Its organizational structure as well as its ideology combined revolutionary syndicalism with anarchist communism, establishing a strong revolutionary base for the movement over the course of the next 30 years. Ich übersetze mal kurz. Seine organisatorische Struktur, sowohl auch die Ideologie, kombiniert revolutionären Syndikalismus mit anarchistischem Kommunismus und etabliert eine starke revolutionäre Basis für die Bewegung über den Zeitraum der folgenden 30 Jahre. Hans Magnus Enzensberger nennt in seinem Buch Der kurze Sommer der Anarchie die CNT die einzige revolutionäre Gewerkschaft der Welt. Sie schloss keine Tarifverträge ab, sondern erkannte die Verbesserungen, die sie im Arbeitskampf, häufig mit Generalstreiks, erreichte, immer nur de facto an. Auf ihrem Gründungskongress wurde eine Resolution verabschiedet, der zufolge der Generalstreik nicht für beschränkte Reformen, sondern nur als Waffe zur Herbeiführung einer neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung eingesetzt werden dürfe. Anders als übliche Gewerkschaften bezahlte sie keine Funktionäre, sondern führende Personen arbeiteten entweder selbst im Betrieb oder wurden von den Basisgruppen unterstützt. Die für den Syndikalismus wesentlichen Postulate waren der Föderalismus, der nur gewerkschaftliche Kampf und die ausschließliche Methode der im revolutionären Generalstreik kulminierenden direkten Aktion. Als konspirativer Gegenpart zur legalen Massenorganisation CNT wurde am 24.07.1927 die Federación Anarquista Ibérica, FAI, Iberischer Anarchistischer Bund, gegründet. Während die CNT beschloss, zum Sturz der Diktatur mit republikanischen Parteien zusammenzuarbeiten, sollte die FAI das Ziel der Reinerhaltung der Lehre Bakunins haben. Sie entstand als geheimer Bund und gab ihre Existenz erst zwischen 1929 und 1931 öffentlich bekannt. Aufgebaut war sie aus kleinen, völlig autonomen Gruppen, Anarchisten und Anarchistinnen, die von der reformistischen Ausrichtung der CNT enttäuscht waren, die radikalen Kräfte um sich sammelten und jeden Tag mit der Revolution rechneten. Ihre revolutionäre Methode übernahmen sie von dem italienischen Anarchisten Errico Malatesta: einzelne Dörfer erobern, von den lokalen Herrschenden befreien und die Bevölkerung zur Selbstorganisation auffordern. Dass die FAI, wie auch Bakunin, die Nichtteilnahme an Wahlen nicht als Dogma, sondern als pragmatische Frage sah, lässt sich daraus schließen, dass sie bei der Volksfrontwahl im Februar 1936 zum ersten Mal auf einen Aufruf zum Wahlboykott verzichteten. Die Volksfront hatte sich unter der Forderung zusammengefunden, dass die Aufständischen von 1934 Amnestie erhielten, die entlassenen Arbeiter und Arbeiterinnen wieder eingestellt würden, mit einer Entschädigung für den Lohnausfall, und nicht zuletzt sollten die 30.000 Gefangenen befreit werden. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 233, eine Niemandslandproduktion 2022. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch Feministinnen in der Revolution von Vera Bianchi. Das Buch ist im Jahr 2003 im Unrast Verlag Münster erschienen. No pasarán. Pasaremos. Im Vorgarten blüht der Krokus. Die Katze liegt auf einem Heft mit Sudokus. In der Wäschespinne hängt ein Meisenknödel. Die Putzfrau bringt die Bionadeflaschen raus. Ach, Klaus, Rock'n'Roll sieht anders aus. Deine Frau ist echt ne Nette, echt ne Liebe. Sie hört Klezmer beim Bügeln. Sie interessiert sich sehr für Heilberufe. Sie kauft Eier von freilaufenden Bauern. Ach, Klaus, Rock'n'Roll sieht anders aus. Dein Sohn ist 7 und spielt Synthesizer. Mozart und Heinrich macht kaputt, was euch kaputt macht, von Rio Reiser. Er ist gerade in seiner rebellischen Phase. 2 Minuten Luft anhalten, das ist ganz schön hart. Aber Papa, ich hab CO2 gespart. Deine Putzfrau ist eine lustige Frau. Wenn sie lacht, dann sieht man ihre Krone. Sie hat in Prag Psychologie studiert, sie kennt sich aus mit betreutem Wohnen. Mit betreutem Wohnen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben. Funkelt im Sonnenlicht. Klaus schaut glücklich nach oben und sagt, das rechnet sich. Dein Sohn fängt die Katze mit der Plastiktüte. So Katze, wir sparen jetzt CO2. Das ist eine Phase, die geht auch vorbei. Deine Frau ist gegen eine Scheibe gelaufen. Klaus schaut nur auf die Scheibe und sagt, Warnvögel kaufen. Was? Wir sollten Warnvögel kaufen. Warnvögel. Na, diese schwarzen, diese Silhouettenvögel, diese Klebevögel kaufen. deine Putzfrau ist eine lustige Frau. Alle lieben ihr Gefasel. Wenn du aus dem Haus gehst, sagt sie, it's a wild world, baby. Wenn du wiederkommst, my home is my castle. My home is my castle. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Dein Sohn der Janis Joplin in der Wohnung. Ressourcenschonung. Nachhaltigkeit. Der blöde Papa, der Papa hat gesagt, zieh den Stecker raus, zieh den Stecker raus. Die Geräte nie auf Standby, Hi, hi, hi, hi, hi. Wir befinden uns hier im Zentrum von Barcelona. Es ist die letzte Nacht im Monat April und die erste Nacht im Wonnemonat Mai. Neben mir sitzt Bettina Bremme, zuständig für einen großen Teil des Kulturprogramms des Goethe-Instituts. Bettina, was steht da auf dem Plan? Ja, im Mai werden wir unter anderem einen Film bei dem Festival Docs Barcelona präsentieren, das vom 18. bis 25. Mai stattfindet. Und zwar heißt der Film Girl Gang und da geht es um eine sogenannte Influencerin. 14 Jahre ist Leonie alt, wohnt in Berlin und macht Videos, die ein Millionenpublikum international erreichen. Und ihre Eltern haben ihre Jobs aufgegeben, um sich ganz der Karriere ihrer Tochter zu widmen. Und die deutsche Regisseurin, Moment, ich muss gerade noch mal gucken, Regina Meures heißt sie, macht ein sehr interessantes und teilweise auch verstörendes Porträt dieses jungen Mädchen und ihres Umfelds, weil es wirkt alles wie ein Traum. Sie erzählt das fast auch so, als wäre das so ein Märchen. Aber es hat natürlich alles sehr sinistre und etwas perfide Züge, weil im Grunde genommen ist das, was dieser Dokumentarfilm zeigt, eine absolute irreale Welt, wo sowohl diese Influencerin als auch ihre Familie drin ist, als auch ihre Opfer, die manipuliert werden durch diese schöne, heile Welt. Ja. Und ich finde das ganz toll, dass Docs Barcelona einen Film zu diesem Thema präsentiert, weil das sowieso auch ein Thema ist, was wir als Goethe-Institut sehr stark auch im Fokus haben. Und zwar geht es uns um also die ganzen Nebenwirkungen der digitalen Medien. Also was man so digitale Alphabetisierung nennt oder Aufmerksamkeitsökonomie. Also wie wird unser Umfeld, wie werden wir manipuliert? Wir haben im Moment auch zum Beispiel noch in unserem Foyer eine Ausstellung. Da geht es auch darum, Digital Detox. Also was kann man machen, um sich zum Beispiel so weit frei zu machen von diesem Überangebot von digitalen Medien, dass man tatsächlich wieder selber auch in der Lage ist, sich auszuwählen, was an Social Media tatsächlich einem was bringt und wo man vielleicht am besten auch mal abschaltet und im Hier und Jetzt in der reellen Umgebung lebt. Da war ja Anfang März, glaube ich, war das, eine interessante Veranstaltung bei euch im Goethe-Institut, wo ich auch dran teilgenommen habe, über genau dieses Thema mit mehreren jungen Frauen, eine aus Seattle, die andere war aus Brasilien, und die haben uns dieses Thema sehr nahe gebracht. Übrigens, laut einer jüngsten Umfrage, glaube ich, der Cadena Ser, 20% aller Jugendlichen zwischen, glaube ich, 14 und 20 Jahren wollen Influencer werden. Das kann gut sein. Ja? Wobei wir zum Beispiel vom Goethe-Institut auch, ja, dieses Influencer sein wollen, auch überhaupt nicht schlimm finden. Es kommt darauf an, was man macht. Es kommt auf die Inhalte an, ne? Genau, wir haben zum Beispiel ein Projekt, das habe ich auch selber entwickelt, das heißt Young Influencers for Ecological Change. Da geht es eben darum, junge Leute, die Ökoaktivistinnen sind, zu trainieren in der erfolgreichen Kommunikation ihrer ökologischen Inhalte auf Social Media. Also Social Media ist ja wie Fernsehen, wie viele andere Sachen auch, einfach nur ein Werkzeug, und es kommt darauf an, was man damit macht. Genau, Bettina, das ist der Punkt. Es kommt auf die Inhalte an. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil ist derjenigen, die ihren narzisstischen Triebe vor dem Bildschirm ausleben, sich da schminken und irgendwas Seichtes vor sich hin plaudern und sich ständig neue Klamotten anprobieren und dadurch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Inhalte, möglichst auch gute Inhalte, politische Inhalte und natürlich auch die Klimaziele vielleicht auch noch da reinpacken. Gut, was läuft noch im Goethe die nächsten Wochen, Monate? Wir haben nach wie vor unseren Cineclub Goethe, wo wir bis vor kurzem was gemacht haben zum Thema Generationen. Und jetzt machen wir einen kleinen Zyklus bis zur Sommerpause zum queeren Kino. Also wir zeigen verschiedene Spielfilme und Dokumentarfilme zu LGBTI+-Themen. Und da laden wir euch auch ganz herzlich zu ein. Was gibt es sonst noch? Wir zeigen in der Filmotheka einen Klassiker von Werner Herzog, den Film Wojciech. Am 10. und 14. Mai anlässlich einer Aufführung einer Wojciech-Oper. Mit Klaus Kinski, ne? Oder? Genau mit Klaus Kinski, wo er wieder irgendwie seinen ganzen Irrsinn und seine Intensität ausleben kann. Ja. Diesen Film zeigen wir anlässlich einer Aufführung auch einer Oper namens Wojciech von dem Komponisten Alban Berg im Liceo. Ja, und ansonsten sind wir, wie gesagt, in den Startlöchern für unser Projekt Young Influencers for Ecological Change, wo wir vom 30. Mai bis zum 3. Juni einen internationalen Workshop hier haben werden. Also wir haben seit mehr als einem halben Jahr ein Projekt, wo eben in 7 Ländern Europas, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Südamerikas, Argentinien, Bolivien und Paraguay, junge Ökoaktivistinnen ihre digitalen Kapazitäten trainieren. Und das haben wir gemacht über digitale Workshops. Und jetzt ist es so, dass aus jedem Land 2 Delegierte nach Barcelona kommen, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Und wir werden am 2. Juni hier im Centro de Cultura Contemporánea Barcelona CCCB eine öffentliche Veranstaltung dazu haben, wo ihr alle herzlich eingeladen seid. Anschließend fahren wir dann weiter mit allen, mit dem Zug wohlgemerkt, nach Berlin und werden das Projekt dann auch noch auf der Republika und deren Jugendformat KingCon vorstellen. Die Republika ist seit knapp 20 Jahren eine der interessantesten Konferenzen in ganz Europa zum Thema digitale Gesellschaft. Ja. Und da passt unser Projekt super gut hin. Und um das Thema dann rund zu machen, Digitalität ist eines unserer großen Themen, weil das ist eine Welt, in der wir uns bewegen. Und ich denke, das ist eine enorme Bereicherung für uns. Es kommt bloß darauf an, damit einen vernünftigen Umgang zu finden, ne? Damit wir nicht gewissermaßen nur suchtmäßig da irgendwo an kleinen Apparaten hängen, sondern tatsächlich uns auch überlegen, was können wir machen, um tatsächlich uns selber zu inspirieren, um neue Sachen zu erfahren und auch um die Gesellschaft tatsächlich auch positiv zu beeinflussen. Und lebenswerter zu machen. Ja, vielen Dank. Wir sind hier in einem Nachmitternachtsinterview. Sitzen wir hier. Frühling im Niemandsland. In der Nähe des Nordbahnhofs in Barcelona, im Zentrum. Es ist eine schöne Frühlingsnacht. Es ist die laue Mainacht. Frühling im Niemandsland. Und wir hatten auch zusammen ein kleines Kinoerlebnis. Frühling? Gerade gemeinsam mit Gustavo, Bettina und ich, wir waren in dem Film der Carla Simón, Alcaraz, und ich glaube, der hat uns sehr gut gefallen, oder? Ja, ich fand den Film sehr beeindruckend. Ich hatte schon den Film davor gesehen, Esteo 1993 von Carla Simon, ihr Erstlingswerk. Und sie hat einen Stil, den sie auch in dem zweiten Film beibehalten hat. Ereignisse zu erzählen, ganz unspektakuläre Familiengeschichten hier im katalonischen Hinterland, wo sie auch selber herkommt. Und dieser Film Alcaraz ist auch von ihrer eigenen Familie inspiriert, die in einem Dorf in der gleichen Region eine Obstplantage betrieben hat. Und der Film erzählt die Geschichte, die spielt in der Jetztzeit, einer Bauernfamilie, die verschiedene Früchte anbaut und die diese Pflanzung aufgeben muss, weil sie hat keinen offiziellen Eigentumstitel für ihre Ländereien und da sollen jetzt Photovoltaikanlagen entstehen. Und was beeindruckend ist, ist teilweise ja diese Subtilität, wie der Film die Geschichte erzählt. Also es ist ein sehr gut, sorgfältig erzählter Film, aber er wird gleichzeitig auch sehr beiläufig, ne? Weil die Leute... Das sind auch Laiendarsteller und Darstellerinnen, auch wirklich sehr authentisch daherkommen, sodass man manchmal das Gefühl hat, ja, man ist mittendrin da in einer Obstplantage an einem Sommerabend und sieht, wie die sich unterhalten. Und genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig spannt der Film aber auch einen Bogen zu größeren Themen, wie zum Beispiel dieser Misere, dass hier in Spanien, aber nicht nur in Spanien, auch die Landbevölkerung sich häufig auch in den Ruin getrieben sieht, weil sehr, sehr geringe Löhne gezahlt werden oder sie nur Minimalpreise für ihre Früchte erzielen, was man sich irgendwie kaum vorstellen kann, weil die EU-Agrarsubventionen sind ja eigentlich sehr üppig, ne? Aber bei bestimmten Branchen kommt es dann eben leider nicht an und von daher ist es auch ein Film, der einerseits melancholisch stimmt, dass ein bestimmter Lebensstil bedroht ist, aber es stimmt auch wütend. Und es ist auch am Ende des Films zu sehen, wie da einige Bauern und Bäuerinnen auf die Straße gehen mit ihren Treckern und auch dafür demonstrieren, endlich gerechte Löhne zu bekommen. Und das ist ihnen auch zu wünschen und das sollten wir auch unterstützen. Und daran denken wir das nächste Mal in einen Obstladen gehen und Productos de la proximidad, genau, das heißt Produkte, die im Land und in der Nähe produziert wurden, die zu kaufen und zu konsumieren. Ne? Ganz genau. Ja, Bettina, vielen Dank für die erschöpfende Auskunft. Fantastisch. Und ein Gruß vielleicht an Niemandsland und die Hörer von Kontrabande FM. Ja, herzliche Grüße. Ich freue mich, Daddy, dass du mich mal wieder eingeladen hast als Gesprächspartnerin. Dein Programm Niemandsland höre ich auch selber sehr gerne und ich grüße alle Hörer und Hörerinnen und hoffe, demnächst mal wieder bei euch eingeladen zu sein. Vielen Dank. Ich gebe zurück ans Studio. Tschüss. Komm her oder traust du dich nicht? Ich kann lesen in deinem Gesicht. Zugegeben, nicht die allerletzte Meldung. Doch stille Wasser enden tief bei näherer Betrachtung. Ans Ende kommt man nie. Ich würde dir noch so viel sagen, wenn ich wüsste wie. Zum Glück gibt es ja immer noch Telepathie. Was man sieht, ist nicht alles. Was man sieht, ist nicht alles. 90% sind unter Wasser. Der größte Teil von mir ist unsichtbar. Oh, 90% sind unter Wasser. Der größte Teil von mir ist unsichtbar. unseren Gedanken sind wir schon ganz schön weit gereist. Ich werde dich noch so offen fragen, wenn ich wüsste wie. Ich glaube, ich verstehe dich immer, verstehe dich nie. Was man sieht, ist nicht alles. Was man sieht, ist nicht alles. 90% sind unter Wasser. Der größte Teil von mir ist unsichtbar. Oh, 90% sind unter Wasser. Der größte Teil von mir ist unsichtbar. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 9. bis zum 26. Mai 2022. Berlin. Thema bewaffneter Kampf. Die Autorin und Aktivistin Inge Fied ist tot. Sie starb am 9. Mai, wie Junge Welt aus ihrem politischen Umfeld erfuhr. Am 12. Januar 1944 geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen, zog sie 1969 nach West-Berlin. Sie schloss sich dem bewaffneten Kampf der Bewegung 2. Juni an und wurde 1972 und 1975 verhaftet. Beide Male gelang ihr der Gefängnisausbruch. 1980 schloss sich Fied der RAF an und übersiedelte zwei Jahre später in die DDR. 1990 in Magdeburg verhaftet, wurde sie 1992 wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nach ihrer Entlassung 1997 blieb sie in der antikapitalistischen Linken aktiv und veröffentlichte diverse autobiografische und politische Schriften. Thema Dritter Weltkrieg. Es gab ein Telefonat zwischen Scholz und Xi. Berlin-Peking. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den russischen Krieg in der Ukraine gesprochen. Während sich der Regierungssprecher in Berlin am Montag nur knapp äußerte, berichtete die chinesische Seite ausführlicher. So habe Xi vor einer Eskalation des Krieges gewarnt. Die europäische Seite solle auf verantwortliche Weise eine Lösung suchen, sagte Chinas Präsident. Offenbar in einem indirekten Hinweis auf den Einfluss der USA hob Xi hervor, dass die europäischen Angelegenheiten in den Händen der Europäer selbst liegen sollten. Thema Demokratie in Deutschland. Die Aktivistin Ella ist wieder auf freiem Fuß. Gießen. Die als Ella bekannt gewordene Umweltaktivistin ist am Montag überraschend aus der Haft entlassen worden. Die Frau habe ihre Identität preisgegeben und sei daher freigekommen, berichtete der Frankfurter Radiosender FFH unter Berufung auf Staatsanwalt Rowen Spieler am selben Tag. Seitens der Behörden war Ella als UWP1, unbekannte weibliche Person, geführt worden. Das Landgericht Gießen hatte die Aktivistin Anfang April in einem Berufungsprozess zu 1 Jahr und 9 Monaten Haft verurteilt. zum Thema Gedenkfeier, 9. Mai 2022. Gedenken an die gefallenen Rotarmisten am Tag des Sieges, schreibt die Tageszeitung Junge Welt einen Artikel von Anuschka Eckhardt und Marc Berbenroth. Da heißt es unter anderem: Zum steinernen Eingangstor des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park in Berlin sind am Tag des Sieges über den Faschismus nach und nach hunderte Menschen geströmt. Doch schon hier beginnt die diesjährige Repression. Auf einem Schild der Berliner Polizei steht eine Liste mit allem, was verboten ist. Das Tragen von militärischen Abzeichen, das Singen von russischen oder ukrainischen Liedern, das Zeigen von St. Georgs Bändchen und mehr. Polizisten kontrollieren die eintretenden Personen, halten manche an und inspizieren die Kleidung. Mit Erlass der Allgemeinverfügung vom 4. Mai war die Versammlungsfreiheit entsprechend eingeschränkt worden. Wir sind wegen des Gedenkens an die Befreiung hier. Das darf nicht mit aktuellen Ereignissen wie dem Krieg in der Ukraine vermischt werden. Sonst entsteht eine Relativierung des historischen Sieges. Das sagt Stefan Nathke, der ist Bundesvorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei, am Ehrenmal an diesem Montag im Gespräch mit Junge Welt. Mehr als 7000 der in der Schlacht um Berlin gefallenen Rotarmisten sind hier bestattet. Ein Teil des Denkmals, das Fahnenmonument, besteht aus zwei großen, aus rotem Granit gefertigten sowjetischen Fahnen. Wir haben bei unserer 9. Mai-Kundgebung immer die Fahne der Befreier dabei, erklärte Nathke. Nur in diesem Jahr dürfen wir das nicht tragen. Die kleine Fahne der Befreier auf einem Banner der Partei muss abgeklebt werden. Rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sind nach Behördenangaben im Stadtgebiet unterwegs, um verbotene sowjetische und russische Fahnen zu finden. Dann gab es eine Kundgebung. Rechtsanwalt Eberhard Schulz hatte im Namen der DKP als Anmelderin der Kundgebung Widerspruch gegen die sogenannte Allgemeinverfügung, unter anderem, wie gesagt, gegen das Verbot des Zeigens der sowjetischen Flagge erhoben und ein Eilverfahren bei den Verwaltungsgerichten beantragt. Am Ehrenmal im Treptower Park sagte er am Montag, auch das Auftreten der Polizeibeamten vor Ort zeigt, wie willkürlich hier vorgegangen und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in unzumutbarer Weise beschränkt wird. Am Ende gab es eine kleine Demonstration. Wie als kleine Vorhut zieht schließlich eine Gruppe singend und musizierend vom Brandenburger Tor zur Anlage im Treptower Park. Sie machen vor dem Gelände Halt und spielen russische Volkslieder. Einige tanzen. Als die Musik endet, wird es wieder sommerlich still. Mittags sind dann Rufe zu hören, die sich dem Ehrenmal nähern. Ein großer Umzug, dem sich geschätzt 2000 Personen angeschlossen haben. Sie halten Porträts von Angehörigen hoch, vereinzelt werden Lieder angestimmt. Auch hier ist keine der verbotenen Flaggen zu sehen. Bleiben wir beim Thema Sieg über den Hitlerfaschismus am 8. Mai 1945. Da unterzeichneten Vertreter Deutschlands die Kapitulation. Damit endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Feierstimmung mag sich zum Jahrestag des Sieges über den Faschismus an diesem 8. Mai nicht recht einstellen. In Teilen der durch die Sowjetarmee von der Hitlerwehrmacht befreiten Gebiete herrschen heute wieder Krieg und Zerstörung, werden Zivilisten in die Flucht und ins Elend getrieben. Der Aggressor, so die Mehrheitsmeinung, im NATO-geführten Westen heißt diesmal allerdings Russland. Der Gang der Ereignisse lässt auch wenig Raum für eine andere Deutung. Moskau hat mit seinem gegen die Ukraine entfesselten Angriffskrieg internationales Recht verletzt. Da fällt es schwer, Verständnis, gar antifaschistische Solidarität zu zeigen, selbst wenn das Regime in Kiew engstens mit ultrarechten Akteuren verbunden und deren Ideologie längst Teil der Staatsdoktrin geworden ist. Questo fiore del partigiano. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Von seinen seit 8 Jahren unter den Augen der Weltöffentlichkeit verübten Massakern an der Bevölkerung des Donbass ganz zu schweigen. Doch kennt dieser Konflikt weit mehr Akteure als diese beiden Parteien. Ihre Motive und Handlungen gehören mit in die Gesamtrechnung, wie überhaupt die ganze komplexe Vorgeschichte. Das aggressiv gegen Russland wie China gerichtete Hegemoniestreben Washingtons und seiner Verbündeten. Keineswegs nur ein Nebenaspekt. In diesem Stellvertreterkrieg geht es auch um eine Revision der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Darum, der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der UdSSR den unter unfassbaren Opfern errungenen Sieg wieder aus den Händen zu reißen. Es tobt ein Kampf um die Geschichte. Erstmals seit 1945 begegnet Berlin Moskau offen als Kriegspartei. Deutsche Soldaten stehen im Baltikum an der russischen Grenze. Russophobie grassiert und wird medial angeheizt. Ehrenmale für die Rote Armee werden bundesweit geschändet. Das Zeigen der Sowjetfahne gilt als Kriegsverherrlichung und wird kurzerhand verboten. Unterdessen träumt eine grüne Außenministerin davon, Russland in einem neuen Vernichtungsfeldzug zu ruinieren. Bald schon rollt wieder deutsches Kriegsgerät gegen Osten. Was bleibt? Ewiger Dank den Befreiern von der faschistischen Pest, allen voran den Soldatinnen und Soldaten der multinationalen Roten Armee, die Hauptlast des Krieges zu tragen hatte. Für Heldenverehrung ist indes wenig Raum an diesem 8. Mai. Viel dagegen für kämpferische Forderungen nach Frieden. Schluss mit NATO-Waffenlieferungen, Eskalation und Kriegshetze, Friedensverhandlungen jetzt, auch im Gedenken an die unermesslichen Opfer der Befreier. Ich verlas einen Artikel von Herrn Stefan Huth, geschrieben am 7. Mai 2022 in der Tageszeitung Junge Welt. Zum Thema Tag des Sieges schreibt die Berliner Zeitung Folgendes. Es gab nämlich zahlreiche Auseinandersetzungen. Wegen des Krieges in der Ukraine waren die Feierlichkeiten von Spannungen geprägt. Es kam zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen Russen und Ukrainern. Am 9. Mai feiern Russen in Berlin den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Rund 500 Menschen demonstrierten am Brandenburger Tor zum Rotarmisten-Gedächtnisaufzug, der den gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs gedenken soll. Das Zeigen von ukrainischen und russischen Fahnen an den sowjetischen Ehrenmalen ist dieses Jahr am 9. Mai verboten. Wegen des Krieges in der Ukraine von Spannungen geprägt. Hier geraten Russen und Ukrainer aneinander, mitten in Berlin. 1800 Polizisten waren im Einsatz. Etwa 500 Menschen demonstrieren am Brandenburger Tor. Der Rotarmisten-Gedächtnisaufzug soll den gefallenen Soldaten gedenken. Das Zeigen, wie gesagt, von ukrainischen und russischen Fahnen an den sowjetischen Ehrenmalen ist in diesem Jahr am 9. Mai verboten. Man sieht hier rote Luftballons und Fotos von Weltkriegshelden der Sowjetunion am Brandenburger Tor. Mit einer prunkvollen Militärparade feiert Russland jedes Jahr am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Aber diesmal hielt sich Präsident Wladimir Putin nicht lange mit Reden zur Vergangenheit auf. Vielmehr nutzte er die Veranstaltung, um der NATO die Schuld für den Krieg in der Ukraine zuzuschieben. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. причем непосредственно у наших границ. Die Verantwortung für die Eskalation liege also gänzlich beim Westen. Die Invasion sei reine Selbstverteidigung, führte Putin fort, umringt von Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Es ist die Erzählung, die Putin bereits seit Ende Februar bemüht, als seine Truppen die Ukraine überfielen. Der Krieg verändert auch die Feierlichkeiten in Moskau. Die Stimmung ist ja ein bisschen schwierig zu fassen. Es ist schon fröhlich, aber es gibt hier nicht die vielen Hurra-Rufe. Es gab ein bisschen Applaus, als hier einige Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer vorbeifuhren. Aber es gab eben nicht das große Hurra. Man merkt, dass in diesem Jahr die Menschen schon sehr Bescheid wissen, was in der Ukraine passiert. Aber viele unterstützen hier Putins Kurs für diese, wie es heißt, Spezialoperationen. Denn in Russland darf hier nicht von Krieg gesprochen werden offiziell, sondern immer nur von Spezialoperationen. Vor Putins Auftritt war über eine mögliche offizielle Kriegserklärung spekuliert worden. Sie blieb aus. Der Präsident verzichtete auch auf eine Generalmobilisierung oder eine Drohung mit nuklearen Angriffen. Aber er erzählte seine Geschichte der angeblichen Entnazifizierung der Ukraine unberührt weiter. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Und all das sagt Putin feierlich, während seine Truppen in der Ukraine gezielt Zivilisten angreifen und Kriegsverbrechen begehen. Neben der Stimmung ist unterdessen noch etwas in Moskau anders als in vorherigen Jahren. Im Zentrum sind die Sicherheitsmaßnahmen hier strenger als in den Jahren zuvor. Jedenfalls wirkt das so auch an der Tverskaya Straße, wo die Parade begann mit den Waffen und mit den Fahrzeugen. Die war weitgehend heute Morgen sehr, sehr stark abgesperrt. Und auch hier sind die Zugänge hinter mir immer noch gesperrt. Die Leute schauen, wo sie jetzt lang gehen können. Viele wollen in die Parks und dort weiter diesen Tag begehen. Auch Volodymyr Zelensky trat an diesem Tag auf. In einer neuen Videobotschaft inszenierte er sich auch bildlich als Gegenpol zu Putin. Ohne Panzer, ohne Paraden schreitet er in dem Clip durch die Straßen von Kiew. Auch Zelensky sprach über den Tag des Sieges und zeigte sich kämpferisch. День перемоги над нацизмом. Ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати і робити правильні висновки. Bei Putin wiederum war bemerkenswert, was er außer dem Wort Krieg in seiner 11-minütigen Rede nicht erwähnte. Weder nannte er die Ukraine beim Namen, noch sprach er über möglichen Fortschritt oder Erfolge oder darüber, wie lange der Krieg noch dauern soll. Ein kleines Potpourri an Stimmen aus Spiegel TV, Welt und ARD-Berichterstattung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich gewiss selber schon längst ein Urteil gebildet über die Ereignisse und den Krieg in der Ukraine. Ein illegaler, völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen ein souveränes oder zumindest auf dem Papier souveränes Land. Wir werden weiter zum Thema berichten und versuchen, auch gegensätzliche Meinungen und Stimmen hier im Niemandsland zu Wort kommen zu lassen und Raum zu geben. Was geschah noch so an diesem Tag des großen Sieges, am großen Tag des Sieges? Sergei Andrejew, Russlands Botschafter in Polen, will am Tag des Sieges über Nazi-Deutschland in Warschau Blumen niederlegen. Demonstranten bedrängen ihn und schleudern ihm Farbbeutel ins Gesicht. Es kommt zu hässlichen Szenen. Aggressive Menschen beschimpfen den russischen Botschafter als Nazi in Warschau. Bleiben wir beim Tag des Sieges, bleiben wir beim Tag, wie die Taz schreibt, der Gereiztheiten, Gedenken zum 9. Mai in Berlin. Bei den Feiern zum Tag des Sieges kommen viele Putin-Fans und Verteidiger des Krieges. Streit mit Kriegsgegnern ist die Folge. Berlin, Taz. Es war kein freudiger Tag des Sieges über den deutschen Faschismus in Berlin. Stattdessen waren es spannungsgeladene Veranstaltungen, die vor allem an den sowjetischen Ehrenmalen im Treptower Park und auf der Straße des 17. Juni insgesamt Tausende anzogen. Zur ganz großen Propagandashow der Putin-Treuen wurde dieser 9. Mai entgegen vieler Befürchtungen aber nicht. Ebenso wenig kam es zu größeren Störaktionen oder handfesten Auseinandersetzungen mit Zelensky-Fans. Verbale Streitereien zwischen Verteidigern und Gegnern des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren dagegen allgegenwärtig. Insgesamt 1800 Polizisten begleiteten die Versammlungen und setzten dabei die umstrittenen Fahnenverbote. Neben der russischen und sowjetischen Fahne war zum Teil auch die ukrainische betroffen um. Einzig bei dem offiziellen Gedenken der russischen Botschaft zu Fuß der monumentalen Soldatenstatue im Treptower Park und wenig später auch im Tiergarten wehten einige russische Fahnen. Hier war es von der Polizei erlaubt. Schon morgens, kurz nach 9 Uhr, war die Delegation von Vertretern und Vertreterinnen des russischen Staates, der Streitkräfte und der russisch-orthodoxen Kirche erschienen, dazu Abgesandte ehemaliger Sowjetrepubliken. In Zehnerreihen traten die Anzug- und Kostümträgerinnen und Träger vor die aufgereihten Kränze und legten Blumen ab. Männer in Uniformen salutierten, ein Priester predigte. Bei ihrem Abzug ertönten auf der anderen Seite des Geländes bei der Statue Mutter Heimat einige Schande, Schande-Rufe. Dort veranstaltete die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Faschistinnen, eine Antikriegskundgebung, von der sich den ganzen Tag lang die Fans Putins und des russischen Krieges provoziert fühlten. 20 Jahre lang hatte die VVNA-BDA ein Fest organisiert mit Infoständen, Bratwürsten und Bier. Ska und Punkmusik, wer nicht feiert, hat verloren, lautete das Motto. In diesem Jahr aber ist alles anders. Feierlich ist es uns nicht zumute, sagte der Geschäftsführer Markus Tervoren zur Taz. Auch wäre ein Fest von russischen Nationalisten überlaufen worden. Eine Pro-Ukraine-Kundgebung ist die Versammlung gleichwohl nicht. Zu groß ist seine Angst vor Relativierungen des Nationalsozialismus, etwa durch Hitler-Putin-Vergleiche. Obwohl den Rednern und Rednerinnen antirussische Ressentiments fremd sind, vergeht keine Rede ohne Zwischenrufe. Die Stichworte und Beleidigungen sind oft die gleichen. Der allgemeine Tenor, ihr seid gegen Russland, also seid ihr Nazis. Es sind viele Russen und Russinnen, die ungehalten reagieren, aber auch Deutsche, oft mit dem Hang zu Verschwörungsthesen. Das schreibt die Taz auf ihrer Homepage am heutigen 9. Mai 2022. Привіт всім привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Eine Meldung zum Thema Kriegsgewinnler. Berlin. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fordert angesichts steigender Preise auf den Agrarmärkten infolge des Ukraine-Kriegs verstärkte Schranken gegen preistreibende Finanzwetten. Angesichts drohender Hungerkrisen in manchen Ländern sei Zockerei auf Agrarrohstoffpreise unerträglich. Das sagte Foodwatch-Strategiedirektor Matthias Wolfschmidt. Es braucht Transparenz darüber, wer über welche Getreidereserven verfügt. Nur so kann der Angst vor Knappheit begegnet werden. Die EU müsse wirksame Spekulationslimits festlegen und so Wetten auf steigende Preise beenden, lautet seine Forderung. Preise steigen, weil Unternehmen und Regierungen befürchteten, nicht mehr genug Weizen, Sonnenblumenöl oder andere Grundnahrungsmittel kaufen zu können, sagte Wolfschmidt. Finanzspekulanten befeuerten dies zusätzlich, indem sie auf steigende Preise an Rohstoffbörsen wetten. Die Finanzindustrie sei schon jetzt ein Gewinner des russischen Angriffs, kritisierte Foodwatch. Aufsichtsbehörden in der EU und den USA fehlten weiterhin wirksame Instrumente, um Spekulation zu begrenzen.

Der 1. Mai liegt ja nun auch hinter uns. Ganz im Zeichen der galoppierenden Inflation, die die sowieso schon knappen Löhne auffrisst, stand der diesjährige 1. Mai. Circa 8000 Menschen, 2200 laut Angaben der Guardia Urbana, zogen auf der Demo zum 1. Mai durch das Zentrum von Barcelona. Aufgerufen hatten die Mehrheitsgewerkschaften CCO, Comisiones Obreras, und UGT, Unión General de Trabajo. Das Motto lautete: Die Lösung: Löhne erhöhen, Preisanstieg stoppen, Schluss machen mit der Ungleichheit. Die Demo ging von der Plaza Urquinaona, die Via Laietana, hinunter. Lieder wurden gesungen, No a la precariedad oder Sin mujeres no hay lucha obrera, also Nein zur Prekarisierung oder Ohne Frauen kein Arbeiterkampf. Hier und da sah man ukrainische Fahnen in der Menge. Später wurden von Vermummten, die nichts mit der Demo zu tun hatten, zwei Bankautomaten der Kascha und ein Schaufenster derselben Bankfiliale demoliert. Auch gab es eine kleine Separatisten-Demo auf dem Paseo San Juan der separatistischen Minderheitsgewerkschaft Intersindical mit ca. 200 Personen. Thema Stadtgeschichte Barcelona. Das Rathaus hat entschieden, dass in der ehemaligen Fabrik Fabra i Coats das neue Museum für die Geschichte der Arbeit und der Stadt angesiedelt werden soll. Dazu wird die Halle F renoviert. Das Projekt ist Teil des Museo de Historia de Barcelona, des Historischen Geschichtsmuseums Barcelonas. Leider auch immer wieder Verbrechen. Crime City Barcelona, die Mossos d'Esquadra Polizei, hat die Verhaftung eines Kriminellen verkündet, der unter dem dringenden Verdacht steht, 12 Raubüberfälle in Geschäften in Barcelona verübt zu haben. Die meisten Überfälle richteten sich gegen Apotheken. Der Zeitraum liegt zwischen dem 16. März und dem 16. April. Mehr als nur ein Club. Meske und Club. Die Frauenmannschaft des FC Barça ist stolze Siegerin des diesjährigen Champions League-Wettbewerbs, nachdem die Frauen von Super Alexia sich am vergangenen Sonntag, dem 1. Mai, gegen die Mädels von Sporting CP im Finale in Riga durchgesetzt hatten, 4:0. Es war eine Glanzleistung und eine süße Rache für das verlorene Endspiel gegen die Portugiesinnen im letzten Jahr. Catalan Gate 1. Die Spionageaffäre mit der Spy-Software Pegasus ist in eine neue Phase getreten, nachdem die mutmaßliche Bespitzelung mit der gleichen Software von Staatspräsident Pedro Sanchez und Verteidigungsministerin Margarita Robles herausgekommen ist oder herausgekommen sein soll. Alles Lüge, ein Ablenkungsmanöver, so die Independentismo-Politiker von ERC und Junts. Die Empörung im Separatistenlager ist groß. Gefordert wird der Rücktritt der Ministerin Robles. Der Kommentarist von El Periódico, Ernest Volk, schreibt hierzu in seiner Kolumne: Es scheint kein Zufall zu sein, dass unter all den Bespitzelten niemals die Namen von Politikern der Rechten auftauchen, wie Abascal von Vox oder Feijó von PP oder Richter des obersten Gerichtshofes. Immer nur Linke und Separatisten. Und falls Ministerin Robles selbst ein Opfer der Bespitzelung sein sollte, dann ist sie in jedem Fall ein Opfer ihrer selbst oder ihrer eigenen Inkompetenz oder, vielleicht noch schlimmer, Opfer des Systems, das sie zu verteidigen angibt. Zweite Umfrage in Katalonien. Cadena Ser und El Periódico stellten 2000 Bürgern, ausgewählten Bürgern, die Frage: Haben sie schon einen Kaufkraftverlust gespürt? Sie ja, 88%, no nein, 12%. Das Geld wird weniger, das Geld wird weniger wert. Barcelona und die Poesie. Das Poesiefestival Barcelona Poesia 2022, das vom 11. bis zum 18. Mai stattfinden wird, kann endlich wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Es gibt hier 50 Einzelveranstaltungen und Aktivitäten, die in 8 Tagen stattfinden werden, um die Wichtigkeit von Poesie zu betonen. Die Auftaktveranstaltung wird im Palau de la Virreina stattfinden, wo es eine Hommage an den unlängst verstorbenen Dichter Pau Riba geben wird. Kino in Barcelona. Der Film Alcaraz von Regisseurin Carla Simón über das unsichere Schicksal der katalanischen Obstbauern war am ersten Wochenende in den Kinos der am meisten gesehene Film in Katalonien und belegt in ganz Spanien den zweiten Rang hinter dem Wikinger-Schinken El Hombre del Norte, The Northman. Die Superproduktion Northman hatte zudem sogar doppelt so viele Kopien in den Kinos wie Alcaraz. Ein schöner Erfolg also. Ich habe mir beide Filme angesehen und werde später im Kinoteil eine Kritik liefern. Thema Barcelona, frauenfreundliche Stadt. Antimachismo-Training in Barcelona. Das Centro de Masculinidades de Barcelona, ja das heißt wirklich so, das Zentrum der Männlichkeiten von Barcelona, hatte im vergangenen November seine Tore geöffnet, um Männern in Kursen und Workshops die Auswirkung von bestimmten maskulinen Rollenbildern und Verhaltensweisen zu erklären. Das vom Rathaus und der Feminismusbeauftragten organisierte Zentrum gab vergangene Woche erste Daten zu seiner Arbeit heraus. Erstaunlich war dabei, dass die häufigste Altersgruppe der Männer, die an den Kursen teilnahmen, die der 40- bis 50-Jährigen ist. Wir hatten vorher gedacht, dass es eher die jungen Männer wären und sind überrascht, erklärte Laura Pérez, die zweite Teniente der Alcalde für Feminismus hier im Rathaus. Mehr als 50% aller Teilnehmer gehören dieser Altersgruppe an. Die Arbeit des Zentrums für Maskulinitäten richtet sich an Männer, die sich fragen, was sie tun können, um die Situation zu ändern. Das heißt, die durch die toxische Männlichkeit erzeugte Gewalt gegen Frauen. Wir wollen eine Gesellschaft, die feministischer und freier von Gewalt gegen Frauen ist, so Laura Pérez. Das Zentrum wird von 10 Angestellten betrieben, die psychologische, juristische und andere Hilfe leisten. Libre 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Kulturstadt Barcelona, die lange Nacht der Museen steht ins Haus. Und auch in diesem Jahr wird es sie geben, genauer gesagt am Samstag, dem 14. Mai. Zum 9. Mal werden in diesem Jahr die Museen der Stadt am Abend von 19 bis 1 Uhr in der Nacht geöffnet sein. 75 Kulturinstitutionen und 8 städtische Museen nehmen an der langen Museumsnacht teil. Alle Besuche sind gratis, 120 Ausstellungen können besucht werden, 60 Aktivitäten werden stattfinden. Investorenjustiz in Barcelona. Ein Gericht hat entschieden, dass das vom Rathaus unter Ada Colau, dem ausländischen Investitionsfonds Vauras Investments, das gegen ihn verhängte Strafgeld von 417.000 Euro zurückzahlen muss. Das Strafgeld war im Zusammenhang mit der Zwangsräumung des Bloc Llavors in Poble Sec 2020 verhängt worden. Der Spekulationsfonds hatte den Geräumten keinen Sozialwohnraum zur Verfügung gestellt, was das Rathaus als Anlass für das Bußgeld nahm. Und schon wieder eine Umfrage, wie immer von Ser und El Periodico. Sind Sie der Meinung, dass es im Spionagefall Pegasus Rücktritte geben soll? Sie ja meinen 55%, no nein 45%. Hier ist die Situation also nicht ganz klar. Keine erdrückende Mehrheit ist dafür. BCN, Katastrophenstadt. Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus im Stadtgebiet Santa Coloma de Gramenet am frühen Mittwochmorgen starben 3 Männer. Es geschah um 4 Uhr in der Früh in der Calle San Joaquim. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, denn das Feuer brach an 2 Stellen gleichzeitig aus. Tage zuvor hatte die Polizei einen Bewohner des Gebäudes für kurze Zeit festgenommen, weil dieser gegen andere Bewohner des Hauses Todesdrohungen ausgestoßen hatte. Dieser gleiche Mann ist schwer verletzt im Krankenhaus, nachdem er aus Angst vor den Flammen aus dem Fenster gesprungen war. Musik. Barcelona, dritte Weltstadt, Elend, Straßenkinder in der Stadt. Circa 200 sogenannte Straßenkinder leben als Obdachlose auf den Straßen von Barcelona, ohne dass eine Behörde oder Institution sich um sie kümmert. Das prangerte der Síndic de Greus von Barcelona an, der Ombudsmann, am vergangenen Mittwoch. Die sogenannten Straßenkinder sind marokkanische Jugendliche, die, solange sie minderjährig waren, von der Generalitat in speziellen Heimen betreut wurden. Sobald diese Jugendlichen das 18. Lebensjahr überschreiten, fallen sie aus den Maßnahmen heraus und bleiben sich selbst überlassen. Der Ombudsmann, David Bardia, fordert nunmehr Hilfen für diese Jugendlichen, von denen viele in improvisierten Hütten am Montjuïc hausen. Sie kommen nach Barcelona, um eine Chance im Leben zu bekommen, so Bondi auf einer Pressekonferenz. Er appellierte an SAIER, eine Institution, die sich um Immigranten kümmert, Servicio d'Atención a Immigrants. Diese Jugendlichen brauchen neben einem Wohnort juristische, aber auch psychologische Hilfe. Seit 2015 sind über 9000 minderjährige Jugendliche, fast alle männlich, aus Marokko und Algerien nach Katalonien gekommen. Barcelona Fun City, das Kreuzfahrtschiff Wonder of the Sea, das größte der Welt seiner Art, hat Barcelona als Ziel angesteuert und am Mittwoch vergangener Woche an der Mole Adossat im Hafen von Barcelona angelegt. Ein paar Zahlen: 7000 Passagiere und 2300 Mann-Frau-Besatzung fasst diese schwimmende Bettenburg. Barcelona soll festes Ziel dieses Giganten sein, eine Art Heimathafen, wie die Reederei Royal Caribbean ankündigte. Das Schiff soll seine Energie aus Elektroaggregaten beziehen, um die Dieselmotoren während seines Aufenthalts im Hafen nicht laufen lassen zu müssen. 362 Meter lang ist das Monster. Karaoke-Säle, Kinos, 44 Restaurants und Kneipen, Schwimmbäder und vieles mehr befinden sich an Bord. Das aus den USA stammende Schiff Wonder of the Sea hat im Einvernehmen mit den Hafenbehörden und dem Rathaus von Barcelona, wie gesagt, die Ciudad Condal als Basishafen für die gesamte Tourismussaison zugeteilt bekommen. Laut Angaben der Reederei soll das Riesenschiff also weniger umweltschädlich sein und die Stadtbesuche der Kreuzfahrtpassagiere verträglicher werden, was immer das auch bedeuten soll. Flüchtlingsstadt Barcelona, Fluchtburg Barcelona. Der Beginn der Tourismussaison und die Knappheit von Sozialwohnraum zwingen die Behörden der Stadt Barcelona dazu, die kürzlich erst eingetroffenen 3000 ukrainischen Flüchtlinge, die bisher in Hotels wohnten, auf andere Gemeinden in Katalonien umzuverteilen. Die katalanische Landesregierung, Govern, verlangt vom Zentralstaat hierfür die Aktivierung von Notfonds des Ministeriums für soziale Inklusion, Inclusión Social. Insgesamt sind in katalanischen Hotels 6000 Flüchtlinge untergebracht, 3000 wie gesagt in Hotels hier in Barcelona. Es sind meistens Ukrainerinnen mit ihren Kindern, nun müssen sie dort raus. Vigo, Oviedo oder Granada sind Städte, die für ihre Unterkunft vorgesehen sind. Thema Korruption und Millionendiebstahl. Als Reaktion auf die Korruptionsfälle der letzten Jahre hat die Consejera de Drets Sociales, Frau Violant Cervera, die Absicht geäußert, einen Interventor, also eine Art Kontrollperson, als feste Institution zur Kontrolle des Sozialdienstes der Generalitat zu ernennen. Die zwischen 2014 und 2019 festgestellten Betrügereien und Diebstähle, illegalen Verträge, Extragehälter ohne Leistung, bei denen 20 Millionen Euro zweckentfremdet wurden, haben die Institution nun dazu gezwungen, ihr Image aufzubessern und Kontrolle zu signalisieren. Die Institution hat zum Ziel, sozial benachteiligte Menschen mit Hilfe von Projekten und Unterstützungen zu betreuen und zu fördern, wie Straßenkinder, Migranten, Opfer machistischer Gewalt und Behinderte. Genau diesen Menschen, den Mühseligen und Beladenen, hat eine feine Clique von Funktionären die Millionen geklaut. Eine feine Gesellschaft. Zu ihr gehört unter anderem die Ex-Consigliera Neus Munté. Go Contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni Mansland. Lärmstadt Barcelona. Das Rathaus von Barcelona hat angekündigt, ab Juni sogenannte Sonometros, Geräuschpegelmessgeräte, an bestimmten geräuschintensiven Orten der Stadt aufzubauen. 11 Zonen sind vorgesehen, besonders in Bezirken, wo sich das Nachtleben und Vergnügen für Touristen abspielt, soll nun etwas geschehen. Sobald die nächtlichen Geräusche den erlaubten Dezibelpegel überschreiten, soll gegen die Kneipen und Bars vorgegangen werden. 57% der Einwohner Barcelonas ist gesundheitsschädlichem Lärm, besonders durch den Verkehr, ausgesetzt, wie die OMS, die Weltgesundheitsorganisation, mitteilt. Lärm ist nach der Luftverschmutzung der zweitschädlichste Faktor für Gesundheitsbeeinträchtigungen. 60.000 Barcelonesen leiden unter schweren Schlafstörungen aufgrund von lang anhaltenden, starken Lärmbelästigungen durch Autoverkehr, so die Agencia de Salud Pública. Die öffentliche Gesundheitsagentur. 3% aller Tode durch Herzrhythmusstörungen jährlich sind auf Lärmbelästigung zurückzuführen. Prozent der Einwohner Barcelonas geben an, starken Lärmbelästigungen in den Nachtstunden ausgesetzt zu sein, laut einer Umfrage des Gesundheitsministeriums. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Rambla, schönste Straße der Welt. Nach den heftigen Regenfällen der letzten Woche beginnen jetzt die Arbeiten zur Erneuerung des Straßenpflasters auf der Rambla von Barcelona, leicht verzögert. Am Dienstag begannen die Pflasterarbeiten auf der Seite, die zur Plaza Catalunya hochführt, zwischen Plaza Catalunya und Pla de la Boqueria. Am Mittwoch die hinabführende Seite zwischen Plaza Catalunya und der Calle Hospital. Gestern Donnerstag ging es weiter nach unten, Hospital in Richtung Portal de Santa Madrona. Dabei kam es zu Umleitungen des Verkehrs und des Busverkehrs. Und schon wieder eine Umfrage. Heute haben wir es aber mit den Umfragen. Cadena Ser El Periodico. Glauben Sie, dass Ihre Beschäftigungssituation sich verbessert hat? Sie, ja, meinen 62%. No, nein, 38%. Kommen wir noch einmal zum Thema Lärm. Ich habe hier ein paar Informationen vergessen. Die Tageszeitung El Periódico veröffentlicht am 6. Mai einen Stadtplan mit den geräuschintensivsten Orten bzw. Zonen der Stadt. Es sind Orte, an denen die Anwohner am meisten unter nächtlicher Ruhestörung leiden. Plätze in Gracia, besonders die Plaza del Sol, Plaza de George Orwell, Rambla de Poblenou, Nou de la Rambla und viele mehr. Heiß und trocken soll der Sommer werden, der auf uns zukommt. Angesichts der ausländischen Touristenmassen, der chronischen Trockenheit und der schwindenden Trinkwasserreserven bereitet sich Katalonien auf einen Wassernotstand im kommenden Sommer vor. Die Stauseen, die 70% der Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen, haben einen Pegelstand unter 60% ihrer Speicherkapazität. Sollten die kommenden Wochen ohne nennenswerte Regenfälle sein, wird die Lage ernst. Einschränkungen in der Wasserversorgung drohen. 5,6 Millionen Menschen in den Ballungsräumen Barcelona oder Girona werden betroffen sein. Tausende Swimmingpools in Hotels und Privathäusern, ständig laufende Duschen und Bewässerungsanlagen sind die großen Wasserverbraucher. Dennoch äußerte ein Sprecher der Agencia Catalana de Agua, der ACA, die Wasserwerke der Generalitat, dass die Wasserversorgung für den Sommer weitgehend gesichert sei. Und die letzte Meldung in diesem Barcelona-Nachrichtenblock betrifft das Moskau-Gate. Jawohl, das gibt's auch. In der Russlandschiene des katalanischen Abspaltungsversuchs Prozess unter Carles Puigdemont kommen immer neue Einzelheiten ans Tageslicht. Ein Unterhändler oder Gesandter aus Moskau, angeblich ein Freund Putins, führte am Vorabend des sogenannten DUI, 2017 Gespräche mit dem damaligen Präsidenten der Generalitat und Verantwortlichen für den Abspaltungsversuch Carles Puigdemont. DUI heißt Declaración Unilateral de Independencia, einseitige Unabhängigkeitserklärung. Nikolai Sadovniko reist am 26. Oktober 2017 nach Barcelona und traf sich dort mit Puigdemont. Víctor Terradellas, der das Treffen eingefädelt hatte, wird sich vor dem Richter verantworten müssen. Terradellas ist ein enger Freund Puigdemonts und Ex-Sekretär für internationale Beziehungen der Partei Convergencia, die wegen Korruption aufgelöste Partei Puigdemonts. Das Treffen fand im Palau de la Generalitat statt. Es ging darum, welche Hilfe Putins Russland einer zukünftigen unabhängigen katalanischen Republik leisten könnte. Es ging um Finanzhilfen in Millionenhöhe und um die Entsendung von 10.000 russischen Soldaten als Schutzmacht für ein hypothetisch unabhängiges Katalonien. Weitere Agenten Moskaus und Vertraute Puigdemonts waren verwickelt. Der Geschäftsmann Jordi Sardà Bonvehí, eine Art Catalano-Oligarch, und der mysteriöse Agent Sergei Motin, inzwischen verstorben. Sadovnikov gilt als offizieller Abgesandter Putins. Als Gegenleistung sollte das hypothetisch unabhängige Katalonien sich verpflichten, eine virtuelle Währung einzuführen, die der Russe vorgeschlagen hatte. Die Justizbehörden versuchen nun herauszufinden, welche Rolle die von Terradellas gegründete Stiftung Catmon in diesem Zusammenhang gespielt hat. Verschiedene Presseorgane haben über die Herkunft, Identität und den Werdegang des Agenten Sadovnikov recherchiert, etwa El Periodico de Catalunya, die italienische Zeitung OCC RP, Historis Russland. Sadovnikov war 1977 Konsul der Sowjetunion in Mailand. Er gilt als inoffizieller Vermittler der russischen Regierung. Du hast die Karten gelesen, stimmt's? Komm schon, sag mir meine Zukunft voraus. Du hast keine. Kino im Niemandsland. Filmwelten. Diesmal der vorhin angekündigte Film The Northman. Es geht um eine Wikingerlegende. Dein Schicksal steht fest und du entkommst ihm nicht. Wie ich dich vermisst habe, mein Sohn. Eines Tages wirst du über dieses Königreich herrschen. Danke, Vater. Mein König. The Northman ist ein sehr epischer Abenteuerfilm und Thriller von Robert Eggers aus dem Jahr 2022. Der größtenteils Anfang des 10. Jahrhunderts spielende und um König Auwandil und seinen Sohn Amleth aufgebaute Film nimmt Geschichten aus der Zeit der Wikinger und ihre Sagen auf. Produktionsland ist das Vereinigte Königreich und die USA. Die Originalsprache, sehr interessant, Englisch, aber ein sehr, sagen wir mal, ja, skandinavisches Englisch und Isländisch. Der Film ist sehr lang, 137 Minuten, und die Altersfreigabe ist mit 16 Jahren angegeben. Kurz zur Handlung. Im Jahr 895 kehrt der Wikingerkönig Auwandil aus der Schlacht zurück in sein Inselreich Raffensee im Nordatlantik. Er wurde von einem Feind im Kampf schwer verwundet und will die Macht seinem 10-jährigen Sohn Amleth übertragen, bevor er sich in die Totenwelt verabschiedet. Fjölnir, Auwandils Halbbruder, hat jedoch andere Pläne. Er tötet den König, um selbst den Thron zu besteigen. Also eine Thronräubergeschichte, wie man sie schon kennt. Amleth kann fliehen. Seine Mutter, Königin Gudrun, dargestellt von der charmanten und diesmal sehr hardcore-mäßigen Nicole Kidman, wird allerdings gefangen genommen. Der Prinz schwört eines Tages seinen Vater zu rächen, seine Mutter zu retten und Fjölnir zu töten. Weil ihm einer seiner Handlanger versichert, dass der rechtmäßige Thronfolger im Meer ertrunken sei, vergisst Fjölnir seinen Neffen und ehelicht dessen Mutter. Viele Jahre später ist aus Amleth ein kräftiger und brutaler Krieger geworden. Gemeinsam mit einer marodierenden Bande plündert er als Berserker das Land der Rus. Bei einem Überfall auf ein Dorf wird er von einer Seherin, die ihn als Prinzen erkennt, an seinen alten Schwur erinnert, den er fast schon vergessen hatte. Als Amleth erfährt, dass Fjölnir durch Harald Schönhaar aus dem Königreich seines Vaters vertrieben wurde, das er einst an sich gerissen hatte und nach Island geflohen ist, besteigt er ein Sklavenschiff, das seinem Onkel neue Arbeitskräfte bringen soll. Mit an Bord ist die slawische Sklavin Olga vom Birkenwald. Im Norden angekommen, hilft sie ihm, seinen Plan in die Tat umzusetzen, auch um die eigene Freiheit wiederzugewinnen. Doch es gibt Überraschungen. Und wer sich dieses Wikinger-Drama und brutale Wikinger-Abenteuer antun will, dem verrate ich jetzt nichts mehr. Sehr schön allerdings, die Landschaften in Island gedreht, auch in Irland. Verschiedene Drehorte gibt es da. Dann die Besetzung ist klasse. Alexander Skarsgård als Amleth, Oskar Novak als Amleth als Kind, Nicole Kidman, wie gesagt, Königin Gudrun, Ethan Hawke als König Auwandil, Anya Taylor-Joy, Olga vom Birkenwald, Claes Bang. Eine Nebenrolle spielt auch Willem Dafoe als Heimir der Narr und viele, viele andere mehr. Ah, Björk übrigens, die isländische Sängerin, spielt die blinde Seherin. Ich muss aber darauf hinweisen, es ist ein sehr hartes und brutales Spektakel, nachempfunden der Serie The Vikings, die Wikinger. Und wer auf Massaker und blutige, groteske Morde nicht gerade eingestellt ist, der sollte diesen Film meiden. Noch ein paar Worte zum Regisseur und seinen Visionen von einer versunkenen Welt. Regie führte, wie gesagt, Robert Eggers, der gemeinsam mit Sjörn Sigurdsson auch das Drehbuch schrieb. Für Eggers handelt es sich nach The Witch von 2015 und Der Leuchtturm von 2019 um seine dritte Regiearbeit bei einem Spielfilm. Durch diese beiden Filme etablierte sich Eggers als Spezialist für eine extrem manierierte Form des Kinos. Für Filme, die möglichst präzise in eine vergangene Zeit eintauchen, die Sprache, Kleidung und Lebensart einer Ära evozieren, als wären sie Dokumentationen, so Michael Maines. Sjörn Sigurdsson schrieb bereits für 4 Spielfilme das Drehbuch, zuletzt für den Horror-Mystery-Film und Oscar-Beitrag Islands 2022, Lamp, von Valdimar Johansson. Und zum Schluss muss ich noch unbedingt erwähnen, dass die Filmmusik und der Soundtrack eine Wucht sind. Ein erschlagender und wirklich einen aus dem Sessel reißender Sound. Da vibriert das Kino, es dröhnen die Wände. Ich habe den Film übrigens im Phänomena-Kino hier in Barcelona gesehen. Ein Riesensaal mit einer super Dolby Surround Quadrophenia-Anlage. Und es ist wirklich ein Erlebnis, einfach nur den Hörgenuss über sich ergehen zu lassen. Musik von Robin Carolan und Sebastian Gainsborough. Und das war's für heute im Niemandsland. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, Damen und Herren, und verabschiede mich bis in 14 Tagen. Bleiben Sie an den Hörgeräten. Es gibt hier noch mehr interessante Sendungen auf Kontrabande 91.4 FM in Barcelona. Und wie immer, alles nachzuhören in unserem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeu. Der Teufel kommt und nimmt mich.